Noch eine interessante Frage. Wie ist eigentlich die Bodenhaftung eines solchen Gefährtes? Wäre es nicht möglich, dass es bei Zugwirkung einfach anfängt zu schweben unter dieser sehr viel geringeren Schwerkraft, wenigstens solange es nicht mit Mondgestein beladen ist? Das ist nicht auszuschließen und ich glaube, völlig neuartige physikalische Phänomene warten auf die Astronauten und der Erfahrungsbericht, der also jetzt zur Erde kommt, wird den Konstrukteuren des Mondjeeps, des Mondrovers, noch manchen wertvollen Fingerzeig geben. Shepard gibt inzwischen eine genaue Aufzählung all der Dinge, die er in dem Mondfahrzeug verstaut hat. Er repetiert nochmal alles, was er reingetan hat, damit auch wirklich nichts vergessen worden ist. Und man weiß jetzt auch auf der Erde, was dieses Gerät dann transportiert. 2 Stunden sind jetzt schon vergangen und in diesem Zeitraum haben die Astronauten dort ein regelrechtes Feldlager aufgebaut. Das Bild ist jetzt schon ganz voll mit Geräten und Werkzeugen und der Antenne. Es ist also wirklich schon ein großer Arbeitsplatz geworden, dieses Landegebiet. Die Astronauten wirken in der Konversation ausgesprochen entspannt. Sie lachen und machen manchen Scherz über die Dinge, die auf der Erde so flüssig von der Hand gingen, die manches Mal Mühe machen und sie vor kleine Problemchen stellen, die man im Simulator eben nicht lernen konnte. Aber man hat den Eindruck, dass es doch etwa nach Schedule, nach der Zeittafel abläuft. Und auch das Kommunikationstempo nimmt zu. Gespräche werden ausgetauscht und ich glaube jetzt gerade die Beschreibung des Fahrzeuges ist für die Bodenstation außerordentlich wichtig. Und immer wieder interessant, man lässt sich Zeit. Obwohl ja nun schon einige Zeit seit dem Ausstieg verstrichen ist, obwohl an sich heute bei diesem ersten Ausstieg eigentlich schon sehr viel zu tun wäre, wir haben keineswegs den Eindruck, dass die Astronauten sich irgendwie gehetzt fühlen, unter Zeitdruck sehen. Auch wahrscheinlich, weil sie sich sagen, wir haben morgen nochmal eine lange Ausstiegszeit. Jetzt kommt gerade sehr schön im Bild zu sehen, das war wohl Mitchell, wenn ich das recht sehe. Shepard war's. Shepard nähert sich jetzt der Kamera und wird sie so einrichten, dass man beobachten kann, wie beide Astronauten wegwandern, ungefähr 100 Meter weit weg von der Mondfähre. Und Shepard kriegt jetzt Anweisungen aus Houston. Man hört die Unterhaltung, wie er jetzt die Kamera ausrichten muss, damit man das genau beobachten kann. Wieder ist es wichtig zu erwähnen, dass diese Fernsehaufnahmen ja nicht gemacht werden, zu unserem Vergnügen nur und damit wir das so schön sehen können, sondern deswegen, damit unten auf der Erde alles mitverfolgt werden kann, dass also nicht nur die beiden Beteiligten oben auf dem Mond beurteilen können, wie das Ganze ablief, sondern jeder hier unten im Kontrollzentrum es mitbeobachtet und beurteilen kann. Und das wird ja auch auf Film aufgezeichnet. Man kann es also später wiederholen, samt den Unterhaltungen, die auf Tonband festgehalten sind, und kann es immer wieder rekonstruieren und daran lernen für neue Mondexpeditionen. Wenn sich die Astronauten jetzt auf einen Weg machen von, wie eben gesagt wurde, 100 Meter, dann ist das kein Spaziergang aus Willkür und zum Spaß, sondern dürfte schon der Beginn der sogenannten ersten Traverse sein, denn es muss in einer Entfernung von zwischen 100 und 300 Metern ein Aufstellungsplatz für das ALSEP, also für das wissenschaftliche Experimentiergerät insgesamt gefunden werden, für die seismischen Experimente. Alles, was dort geschieht, darf ja nicht etwa die Mondfähre in irgendeine Mitleidenschaft ziehen. Das gilt vor allen Dingen für diese geologischen Experimente mit der sogenannten Ramme. Man muss eine Sicherheitsentfernung wählen und auch auf diesem Spaziergang gleichzeitig werden wieder Brocken gesammelt und sie sehen sich den Boden an. Wir haben ja deutlich gesehen, wie die Kamera zuerst gegen den Himmel gerichtet wurde und dann wurde das Bild plötzlich hell und nun wird man mit der Kamera tatsächlich umherwandern, um den optimalen Aufstellungsplatz zu finden, um gleichzeitig gewissermaßen die Landschaft, aber auch das Aufstellen der Geräte besser verfolgen zu können. Ich glaube, man muss es einmal ganz deutlich sagen, diese beiden Männer stellen sozusagen ein ganzes Universitätsinstitut im Augenblick auf dem Mond dar und sie stellen ein ganzes Laboratorium auf. Ich meine, wer jetzt an dieser Stelle gerne die Diskussion nur noch hot kontra bemannte Raumfahrt anheizen möchte, der müsste nach diesen Bildern, die wir hier bisher sahen, stumm werden. Denn das, was diese Männer in der Zwischenzeit getan haben, das kann man mit einem Mondlabor auf Rädern In keinem Fall bewältigen, wobei das keine Abwertung von Nuno Hot sein soll. Es sind zwei Dinge, die auf verschiedenen Ebenen zu diskutieren sind. Nein, aber allein die Vielfalt dieser Aufgaben, die hier erledigt werden, sei es geologische Experimente, sei es Radar- und Funkmessungen und was alles dazu gehört, das ist auch eine Vielfalt, von der ich glaube, dass sie einfach die bemannte Raumfahrt rechtfertigt. Denn Menschen haben natürlich den Überblick zu sehen, was sie jetzt im Einzelnen betreiben werden, welches im Moment wichtiger ist gegenüber dem anderen. Sicherlich. Und wenn man nun sagt, man muss 10 solcher Fahrzeuge bauen und multipliziert das mit dem Preis, dann kommt man ungefähr wieder auf die Dimension, die letzten Endes die bemannte Mondexpedition verschlungen hat. Ich würde vorschlagen, wenn es im Augenblick nicht etwas Besonderes gibt... Nein, es wird immer noch die Kamera ausgerichtet, um den richtigen Blickwinkel zu bekommen für dieses Manöver mit dem Wagen und dieses Weglaufen von der Fähre. Aber... das ist natürlich ein spannender Augenblick, aber es kann vielleicht noch ein Weilchen dauern. Wir unterbrechen noch einmal und melden uns dann wieder, wenn wir dieses Bild sehen können von den beiden Astronauten, wie sie sich entfernen von der Mondfähre. Shepard, der den Wagen zieht, Mitchell, der dahinter läuft und das Paket trägt, das übrig geblieben ist. Tja, meine Damen und Herren, Horst Eifler, Ruprecht Kurzrock und Harro Zimmer werden sich, Sie haben es ja eben selber gesagt, im Verlauf der Rundschau am Abend noch einige Male hoffentlich melden und Sie mit den neuesten Informationen versorgen. 17.49 Uhr. Zur Strecke auf dem Mondboden zurücklegte, mühelos wurde es vom Astronauten Shepard gezogen. Hinter ihm lief Mitchell wie ein Gewichtheber, die Allsep-Station in der Hand, die ja weit über 200 Kilogramm wiegt und die er also nebenher trug. Und dann bot sich ein geradezu gespenstisches Bild auf dem Bildschirm. Beide Astronauten verschwanden in einer Senke, dass nur noch die Köpfe heraussahen. Man musste fürchten, dass der Funkkontakt verloren geht, und nun sieht man sie gewissermaßen, als wenn sie in einem großen Ozean irgendwo untergetaucht sind, in dieser Senke ruhen. Und vielleicht wird das einer der Plätze sein, in dem einige Teile des Allsep installiert werden. Zwei dicke weiße Käfer bewegen sich mit merkwürdigen langsamen Bewegungen in dieser absolut toten Landschaft. Ja, es ist ja wohl ein Teleobjektiv, das da benutzt wird, und dadurch wirkt dieses sich Entfernen besonders zeitlupenhaft und langsam. Aber tatsächlich sieht man die Niveauunterschiede des Geländes. Immer wieder tauchen die Astronauten auf, dann verschwinden sie wieder in einer Senke. Man sah, als sie noch der Kamera näher waren, sehr deutlich, wie Shepard diesen kleinen Wagen zog, und er sagte dann, hier sind so viele kleine Löcher, also der Wagen huppelte wahrscheinlich etwas über das Gelände. Aber er scheint sich ziehen zu lassen. Ja, er lässt sich offenbar mühelos ziehen. Sie haben zwischendurch mal abgesetzt und eine kleine Pause gemacht. Und jetzt sieht man sie wieder aufsteigen aus dem Gelände. Jetzt geht es wieder hügelaufwärts. Und immer noch kann man erkennen, wie Mitchell auf jeder Seite ein großes Paket trägt an dieser Antennenstange. Und dieses Tragen scheint ihn körperlich gar nicht so besonders anzustrengen, denn sein Herzschlag, der eben gemessen wurde, ist nicht besonders beschleunigt. Er liegt zwischen 80 und 90 in der Minute, und das ist eine Frequenz, die man eigentlich bei körperlichen Belastungen nur selten hatte. Steigt der Herzschlag schon manchmal höher. Sehr deutlich jetzt zu sehen, wie sie Hügel anklimmen, nämlich man sieht sogar die Schatten, die sie werfen. Und sie sind ja jetzt beauftragt, selber den günstigsten Platz für den Aufbau dieses Experiments auszusuchen, auch wenn eine ungefähre Entfernung von 100 Meter geplant ist. Aber das Gelände, auf dem diese Geräte dann stehen sollen, muss ein bisschen eben sein. Man will das ja mühelos verlegen können, alles, die Kabel, und die Aufstellung muss also reibungslos vonstatten gehen. 100 bis 300 Meter, und zwar nicht nur, damit die Ramme und die anderen Geräte der Fähre nichts tun, sondern auch, das muss man noch hinzufügen, damit die Abgase beim Aufstieg der Fähre, also die Abgase der Aufstiegsstufe des LEM, ihrerseits nicht diese wertvollen geologischen Instrumente beschädigen. Und noch eine Kleinigkeit, der Mondkarren, die Rikscha, wie die Astronauten sie auch nennen, hat in der Tat Schutzbleche. Das ist kein überflüssiger Luxus, der an unsere Straßenverkehrsverhältnisse erinnern soll, sondern der Mondstaub, der sich doch an den Rädern anklebt, soll keines dieser Instrumente beschmutzen oder beschädigen. Im Augenblick hat man eine Ruhepause eingelegt oder einen günstigen Standplatz gewählt, denn man steht, Mitchell hat praktisch das Allsep-Paket abgesetzt, Shepard bei ihm, Mit der kleinen Rikscha. Und man ist wohl, so sieht es jedenfalls aus der Entfernung betrachtet, dabei aufzubauen. Vielleicht noch etwas zum Huppeln der Karre. Ein Wort nur, natürlich sind alle Geräte auf der Karre besonders gesichert, denn kleine Schlaglöcher würden sämtliches Gerät gewissermaßen vom Wagen hopsen lassen. Alles ist mit Ketten und mit Schnappverschlüssen gesichert. Ja, Shepard sagte, es ist sehr schwer, hier eine ebene Fläche zu finden. Das Gelände ist also doch offenbar zerrissener, als man das hier so auf dem Fernsehschirm sehen kann. Aber die Pakete sind abgesetzt, das kann man deutlich erkennen. Beide beschäftigen sich an Ort und Stelle. Offenbar haben sie nun also das Gelände gefunden, auf dem sie diese Geräte aufbauen können. Und ich glaube, wir sollten wieder unterbrechen und der Rundschau am Abend wieder das Wort geben.